Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 89. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Die heutige Folge stellt insofern ein Novum dar, als ich meinem Sendungsgast Alexander Müller, in einschlägigen Kreisen auch unter dem Namen Molosowski bekannt, noch niemals begegnet bin. Tatsächlich haben sich unsere Kontakte bislang ausschließlich über das Internet, also im sogenannten virtuellen Raum, ereignet. Auf diesem Wege erreichten mich sowohl seine Lesung als auch das im Alleingang bestrittene Interview bereits fix fertig aufgenommen. Eine Arbeitsweise, an die ich mich durchaus gewöhnen könnte. Details zur Vorgeschichte wird Alexander Molosowski-Müller später selbst verraten. Überraschend und tragisch zugleich scheint mir diesmal die Einstiegspassage. Überraschend, weil Bismarck gemeinhin ihr nicht unter die Philosophen gezählt wird. Ein Umstand, der uns in der nächsten Sendung noch beschäftigen dürfte. Tragisch, weil sich Friedells Glaube an eine Läuterung des deutschen Wesens nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs nur wenige Jahre nach Erscheinen des Textes als fundamentaler Irrtum erweisen sollte. Möglicherweise wurzelte Friedells Wunschdenken in der eigenen Entwicklung und Entwicklungsfähigkeit. Stand er doch 1914 vorübergehend auf Seiten der Kriegsbegeisterten, bevor er die postulierte Überlegenheit deutscher Wesensart samt aller daraus abgeleiteten Vor- und sonstigen Herrschaftsansprüchen ein für allemal als fatalen Fehler erkannte. In diesem Zusammenhang scheint es mir nicht unangebracht, das Memorandum des zweiten Europäischen Theatertags für Toleranz zu verlesen. Der Europäische Theatertag für Toleranz wurde vergangenes Jahr von Markus Kupferblum, Bernd C. Sucher und Gabriele Welker ins Leben gerufen. Der nun folgende Text wird morgen an mehr als 600 Theatern in ganz Europa vor Beginn der Vorstellung zu hören sein. Morgen ist der 1. Februar 2013. Morgen vor einem Jahr wurde in Budapest eines der bedeutendsten Theater der Stadt an einen neuen Intendanten übergeben, der seit vielen Jahren öffentlich rechtsradikales Gedankengut vertritt. Seitdem werden dort menschenverachtende und hetzerische Stücke gespielt. Dieser Tabubruch wurde zu einem gewichtigen Symbol für einen neu aufkeimenden Rassismus in Europa. Doch nicht nur in Ungarn erfreuen sich aggressive und fremdenfeindliche politische Bewegungen eines immer größeren Zulaufs. Deshalb wollen wir uns in unserem Land und in unserer unmittelbaren Umgebung für Toleranz, Vielfalt und Solidarität für die Schwächeren einsetzen. Wir sind bestürzt darüber, dass in vielen europäischen Ländern politische Kräfte wirken, die Hass, Verachtung und Neid zwischen den Menschen schüren. Wir wollen mit unserer Theaterarbeit das Trennende in der Gesellschaft überwinden, Neugierde erwecken und die Sinne für gesellschaftliche Wahrheiten schärfen. Zum gemeinsamen Wohl aller Menschen, für den Frieden und die Freiheit in Europa. Sind wir Menschen doch alle frei und gleich an Würde und Rechten geboren? Sind wir doch alle Bürger einer Welt? Morgen ist der 1. Februar 2013. Begehen wir gemeinsam zum zweiten Mal den Europäischen Theatertag der Toleranz. Die beiden Philosophen. Das Wort vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen solle, hat, übermäßig und an falscher Stelle zitiert, nicht wenig zu den Antipathien beigetragen, die Deutschland im Weltkrieg entgegengebracht wurden. Gleichwohl braucht man kein verbohrter Chauvinist zu sein, um in ihm eine Wahrheit zu erkennen. Sein Sinn kann freilich nicht, wie man damals glaubte, der sein, dass Europa zu einer deutschen Kolonie gemacht werden solle. Deutschland soll nicht über die anderen Völker herrschen, denn das könnte es nur um den Preis seiner Seele. Aber die geistige und moralische Zukunft Europas, wenn es noch eine hat, ruht in der Tat bei Deutschland. Russland ist das Chaos und gehört überhaupt nicht zu Europa. Frankreich befindet sich in schleichendem, aber unaufhaltsamen Niedergang. Italien bloß in wirtschaftlichem und politischem Aufschwung. Warum England hier nicht mitzählt, wollen wir nicht nochmals erörtern. Es bleibt wahr, was Fichte in seinen Reden an die deutsche Nation gesagt hat. Kennen wir ein Volk, von welchen die gleichen Erwartungen sich fassen ließen? Ich denke, jeder werde diese Frage mit Nein beantworten. Dies zeigte sich auch in dem Zeitabschnitt, den wir betrachten. Aus dem trüben Nebel jener Tage erhoben sich zwei scharf gekantete, leuchtende Profile, die beiden Philosophen Bismarck und Schopenhauer. Schopenhauers Charakter. Schopenhauers Hauptwerk erschien schon 1819, aber erst die Paregra vom Jahre 1851 machte ihn in weiteren Kreisen bekannt. Um die Mitte der 50er Jahre war seine Philosophie bereits die große Mode. 1857 dichtete dann Wagner seinen Tristan. In demselben Jahr wurden in Bonn, Breslau, Jena Kolloquien über ihn gelesen, in der letzteren Stadt von Kuno Fischer, dem glänzendsten Interpreten der neueren Philosophie. Dass Schopenhauer erst zu spät, dann aber mit so außerordentlicher Macht zu wirken begann, erklärt sich aus dem Wandel der Zeitform nach 1848, die, im Gegensatz zu der vorhergegangenen, eine eigentümliche Mischung aus Voluntarismus und Pessimismus darstellte. Für das breite Publikum war Schopenhauer der Würgengel der kompromittierten Hegelschen Ideologie und das Sprachrohr des politischen Katzenjammers der Reaktionszeit. Dass er ebenso ein Schüler des kantischen Idealismus war wie Fichte, Schelling und Hegel und sein Pessimismus nur ein sehr apartes, aber nebensächliches Ornament, übersah man völlig. Es handelte sich also um den Fall eines berechtigten Erfolges durch Missverständnis, ähnlich wie bei Spengler, dessen Werk ebenfalls nicht durch seine seltene Originalität und Spannweite siegte, sondern durch die Stimmung der Nachkriegszeit, die im Untergang des Abendlandes eine Art verzweifelten Trosts für das erlittene Fiasko erblickte. Beide zeigen uns auch, dass die epochebildenden Denksysteme fast niemals von den behördlich approbierten Berufsphilosophen auszugehen pflegen, eine Tatsache, die sich durch die ganze Geschichte der Philosophie verfolgen lässt. Die historisch wirksamen Denker sind in Griechenland Tagediebe gewesen wie Sokrates, Protagoras, Diogenes, in England Staatspersonen wie Bacon, Locke, Hume, in Frankreich Kavaliere wie Montaigne, Descartes, La Rochefoucauld, aber niemals Professoren. Eine Ausnahme macht nur die Zeit der deutschen Klassiker, weil damals entweder der Universitätsbetrieb so vergeistigt oder der Philosophiebetrieb so verzünftelt war. Wir werden wohl das Erstere annehmen dürfen. Übrigens wird die echte Philosophie von den Laien nicht nur geschaffen, sondern auch zuerst entdeckt und rezipiert. Die Fachphilosophie hat gegen sie immer so lange wie möglich die Stellung der aktiven und passiven Resistenz eingenommen und sie, wenn sie sie endlich zulassen musste, nur dazu benutzt, die inzwischen heraufgekommene jüngere Philosophie zu diskreditieren. Selbst der vortreffliche Kuno Fischer ließ sich keine Gelegenheit entgehen, Schopenhauer gegen Nietzsche auszuspielen. Im Jahr 1791, 10 Jahre nach dem Erscheinen der Kritik der reinen Vernunft, stellte die Berliner Königliche Akademie der Wissenschaften die Preisfrage, worin die wirklichen Fortschritte bestünden, die die Metaphysik seit Leibniz und Wolff in Deutschland gemacht habe. Ein Professor Schwab in Thüringen bewies in einer großen Abhandlung, dass sie keine Fortschritte gemacht habe und erhielt den Preis. Schopenhauer sagt in seiner Abhandlung vom Genie: Alle großen theoretischen Leistungen, worin es auch sei, werden dadurch zustande gebracht, dass ihr Urheber alle Kräfte seines Geistes auf einen Punkt richtet, in welchen er sie zusammenschießen lässt und konzentriert, so stark, fest und ausschließlich, dass die ganze übrige Welt ihm jetzt verschwindet und sein Gegenstand ihm alle Realität ausfüllt. Das Talent vermag zu leisten, was die Leistungsfähigkeit, jedoch nicht die Apprehensionsfähigkeit der übrigen überschreitet. Daher findet es sogleich seine Schätzer. Hingegen geht die Leistung des Genies nicht nur über die Leistungs-, sondern auch über die Apprehensionsfähigkeit der anderen hinaus. Daher werden diese seiner nicht unmittelbar inne. Das Talent gleicht dem Schützen, der sein Ziel trifft, welches die übrigen nicht erreichen können. Das Genie dem, der eines trifft, bis zu welchem sie nicht einmal zu sehen vermögen. Daher sie nur mittelbar, also spät, Kunde davon erhalten und sogar diese nur auf Treu und Glauben annehmen. Die Beschaffenheit des Gehirns und Nervensystems ist das Erbteil von der Mutter, dieselbe ist aber, um das Phänomen des Genies hervorzubringen, durchaus unzureichend, wenn nicht als Erbteil vom Vater ein lebhaftes, leidenschaftliches Temperament hinzukommt. Wenn die vom Vater kommende Bedingung fehlt, so wird die von der Mutter stammende günstige Beschaffenheit des Gehirns höchstens ein Talent, einen feinen Verstand, den das alsdann eintretende Phlegma unterstützt, hervorbringen. Aber ein phlegmatisches Genie ist unmöglich. Jedes Genie ist schon darum ein Kind, weil es in die Welt hineinschaut als in ein Fremdes. Wer nicht zeitlebens gewissermaßen ein großes Kind bleibt, sondern ein ernsthafter, nüchterner, durchweg gesetzter und vernünftiger Mann wird, kann ein sehr nützlicher und tüchtiger Bürger dieser Welt sein. Nur nimmermehr ein Genie. Diese Sätze enthalten eine erschöpfende Charakteristik Schopenhauers. Alle Merkmale, die er am Genie hervorhebt, finden sich auch bei ihm. Die Konzentration des ganzen Daseins auf einen einzigen Gegenstand, der ihm die Realität ersetzt, die späte Aufnahme bei der Welt und selbst dann nur auf Treu und Glauben, eine gewisse Infantilität, ja Unvernünftigkeit, die zeitlebens sein Wesen durchdrang und seine Werke so bezaubernd macht. Auch im Hinblick auf seine Heredität gilt die Übereinstimmung. Seine Mutter, eine zu ihrer Zeit sehr bekannte Romanschriftstellerin, besaß offenbar viel Verstand. Sein Vater war ein hochgebildeter, charaktervoller, aber etwas schrullenhafter Mann, in seiner letzten Lebenszeit geistig gestört, allem Anschein nach infolge erblicher Belastung, da seine Mutter irrsinnig, einer seiner Brüder schwachsinnig war. Von ihm hatte der Sohn offenbar den Einschlag von krankhafter Reizbarkeit, ohne den kein Genie möglich ist. Wie Schopenhauer aus jeder Seite seiner Werke lebendig hervortritt, ein unvergleichliches Selbstporträt eines großen Dichters. In seinem bizarren Doktrinanismus und cholerischen Verfolgungswahn, seiner theoretischen Lebensweisheit und praktischen Weltfremdheit, seinen rührenden Marotten und närrischen Vorurteilen, seiner tragischen Genieeinsamkeit und komischen Hagelstolzenversponnenheit ist er eine unsterbliche Genrefigur, wie sie höchstens Ibsen in seinen besten Stunden geglückt ist. Wir müssen an Stockmann denken, wie er in streitbarem Idealismus gegen die kompakte Majorität ringt, an Bruckmann, wie er in unerschütterlicher Zuversicht auf die großartige Rehabilitierung wartet und sogar ein wenig an den Doktor begriffen fällt. Man hat denn auch gewisse dieser chargierten Eigenheiten seines empirischen Charakters zu Ungunsten seiner Gesamtpersönlichkeit, seines intelligiblen Charakters auszudeuten gesucht, der von seltener Größe, Tiefe und Reinheit war. Man verwies darauf, dass er gegen seine Mutter kein zärtlicher Sohn war und eifrig nach lobenden Zeitungskritiken fahndete, gern gut zu Mittag aß und ein Aufwarteweib über die Treppe warf. Dies ist die alte Oberlehrermethode, man sammelt Züge und gelangt zu einem Schlusszeugnis. Leistungen vorzüglich, sittliches Betragen wenig befriedigend. Als ob ein Zug nicht bei jedem Menschen im Ensemble seines Charakters etwas anderes bedeutete, wie ein Tupfen Schwefelgelb oder Lachsrosa in jedem Gemälde einen anderen Farbensinn hat und als ob sich diese Zweiteilung der Zensur irgendwo anders durchführen ließe als in dem Gehirn eines unwissenden Pädagogen. Zwischen Leben und Schaffen besteht niemals eine Divergenz. Wir haben gesehen, dass Rousseaus hässlicher und krankhafter Charakter in seinen hochtalentierten, aber verlogenen, tückischen und überreizten Schriften seinen genauen Ausdruck gefunden hat. Dass Bacon, der in unphilosophischer Weise nach äußeren Ehren und Besitztümern jagte, aus eben diesem Grunde nur ein Philosoph zweiten Ranges geworden ist und ein System geschaffen hat, in dem das Irdische ganz ebenso triumphiert, wie es in seiner Seele triumphierte. Eine gewisse selbstische Geltungssucht, die man eines Tages unter großem Lärm in Richard Wagners Erdenwallen entdeckte, hätte man schon bedeutend früher in seinen Opern auffinden können. Ferner hören wir, dass Ibsen ein grober, zugeknöpfter und rücksichtsloser Mensch war. Aber was soll uns dieser Kaffeehausklatsch? Hier sind seine Werke. Wer Ibsens Herz kennenlernen will, der frage die kleine Hedwig Eckdal. Um den Widerspruch zwischen seiner Biografie und seiner Morallehre, den man ihm vorwirft, aufzuheben, hätte Schopenhauer offenbar, statt sich die nötige Muse und Sammlung für seine adeligen Erbauungsbücher zu sichern, Mitglied der Heilsarmee werden müssen. Schopenhauers Philosophie. Schopenhauers wahre Biografie ist in den Worten enthalten, die er 23-jährig zu Wieland sagte. Das Leben ist eine missliche Sache. Ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken. 7 Jahre später schreibt er an den Verleger Brockhaus: Mein Werk ist ein neues philosophisches System, aber neu im ganzen Sinne des Wortes. Nicht neue Darstellung des schon Vorhandenen, sondern eine im höchsten Grad zusammenhängende Gedankenreihe, die bisher noch nie in irgendeines Menschenkopf gekommen. Das Buch, in welchem ich das schwere Geschäft, sie anderen verständlich mitzuteilen, ausgeführt habe, wird meiner festen Überzeugung nach eines von denen sein, welche nachher die Quelle und der Anlass von 100 anderen Büchern werden. Der Vortrag ist gleich fern von dem hochtönenden, leeren und sinnlosen Wortschwall der neuen philosophischen Schule und vom breiten, glatten Geschwätze der Periode vor Kant. Er ist im höchsten Grade deutlich, fasslich, dabei energisch und ich darf wohl sagen, nicht ohne Schönheit. Nur wer echte, eigene Gedanken hat, hat echten Stil. Wiederum eine Selbstcharakteristik, wie sie sich treffender kaum denken lässt. Dass sie nicht bescheiden ist, liegt an der Unverlogenheit, die vielleicht den hervorstechendsten Charakterzug Schopenhauers bildete. Seinen Ausgang nimmt Schopenhauer von Kant. Dessen philosophisches Verdienst charakterisiert er in seiner Kritik der kantischen Philosophie ebenso anschaulich wie erschöpfend dahin, dass er die ganze Maschinerie unseres Erkenntnisvermögens, mittels welcher die Phantasmagorie der objektiven Welt zustande kommt, auseinanderlegte und stückweise vorzeigte mit bewundernswerter Besonnenheit und Geschicklichkeit. Man fühlte sich alsdann, fügt er an einer anderen Stelle in seinem Aufsatz über die Universitätsphilosophie hinzu, dem ganzen traumartigen Dasein, in welchem wir versenkt sind, auf wundersame Weise entrückt und entfremdet, indem man die Urelemente desselben jedes für sich in die Hand erhält und nun sieht, wie Zeit, Raum, Kausalität durch die synthetische Einheit der Aperzeption aller Erscheinungen verknüpft, diesen erfahrungsgemäßen Komplex des Ganzen um seinen Verlauf möglich machen, worin unsere durch den Intellekt so sehr bedingte Welt besteht, die eben deshalb bloße Erscheinung ist. In dem unbedingten Phänomenalismus stimmt Schopenhauer mit Kant vollkommen überein. Die Welt ist meine Vorstellung. Mit diesem Satz beginnt sein Hauptwerk. Objekt sein heißt, von einem Subjekt vorgestellt werden. Das vorgestellte Ding ist nichts anderes als die Vorstellung. In der näheren Lehre von dem transzendentalen Vermögen entfernt er sich jedoch von Kant. Von den 12 Kategorien lässt er nur die Kausalität gelten, die übrigen 11 nennt er blinde Fenster. Diese aber ist für ihn keine Kategorie, kein Begriff des Verstandes, sondern eine Form der Anschauung, ja, die alleinige Form der Anschauung, da auch Raum und Zeit Kausalität sind, indem durch sie die Dinge als gesetzmäßig miteinander verknüpft, einander verursachend erscheinen, entweder im Verhältnis der Lage oder der Folge. Objekt sein, vorgestellt sein, heißt begründet sein, notwendig sein. Diese Notwendigkeit hat aber selbstverständlich nur den Charakter der Erscheinung. Die Illusion der Welt, heißt es in der Betrachtung über die Lehre von der Unzerstörbarkeit unseres wahren Wesens durch den Tod, wird hervorgebracht durch den Apparat zweier geschliffener Gläser, Gehirnfunktionen, durch die allein wir etwas sehen können. Sie heißen Raum und Zeit und in ihrer Wechseldurchdringung Kausalität. Die Materie definiert Schopenhauer genial einfach als die Wahrnehmbarkeit von Zeit und Raum oder die objektiv gewordene Kausalität. Zum Ding an sich können wir natürlich nicht auf dem Wege der Vorstellung gelangen, sondern durch einen anderen, der uns gleichsam durch Verrat die Festung öffnet. Der Verräter ist unser Selbstbewusstsein. Unser Leib ist uns zweimal gegeben. Einmal von außen als Vorstellung, einmal von innen als Wille. Die Welt ist Wille und Vorstellung. Der Wille ist das Wesen der Dinge und in allen seinen Eigenschaften das Gegenteil der Erscheinung. Dieser ist vielfältig, vergänglich, der Kausalität unterworfen. Er ist unteilbar, ewig, allgegenwärtig, frei. Der Wille ist das an sich, die Substanz der Welt, der Intellekt nur Akzidenz und sekundäres Produkt. Mit dem Intellekt erkennen wir, mit dem Willen sind wir. Der Intellekt ist bloß das Werkzeug, der erkenntnislose Wille verhält sich zu ihm wie die Wurzel des Baums zur Krone oder, in einem Gleichnis, das alles zusammenfasst, wie der Blinde zum Lahmen, den er auf den Schultern trägt. Die Natur ist Sichtbarkeit des Willens zum Leben und bildet eine Stufenordnung von Objektivationen des Willens, vom Stein, der Wille zum Fallen ist, bis zum Gehirn, das Wille zum Denken ist. Der Wille erscheint auf der untersten Stufe als mechanische, chemische, physikalische Ursache, in der Pflanze als Reiz, im Tier als anschauliches Motiv, im Menschen als abstraktes, gedachtes Motiv. Dieser Wille Schopenhauers ist kein scholastisches Prinzip, kein ens rationis, kein Wort von ungewisser schwankender Bedeutung, sondern, sagt Schopenhauer, wer mich fragt, was es sei, den weise ich an sein eigenes Inneres, wo er es vollständig, ja in kolossaler Größe vorfindet, als ein wahres ens realissimum. Ich habe demnach nicht die Welt aus dem Unbekannten erklärt, vielmehr aus dem Bekanntesten, das es gibt und welches auf eine ganz andere Art bekannt ist als alles Übrige. In diesem Reich des Willens herrschen die düsteren Mächte des Schmerzes und des Todes, der Enttäuschung und der Langeweile, während die Freuden und Güter bloße Illusionen sind. Zuletzt muss der Tod siegen, denn wir sind ihm schon durch die Geburt anheimgefallen und er spielt nur eine Weile mit seiner Beute, bevor er sie verschlingt. Wir setzen indessen unser Leben mit vielem Anteil und großer Sorgfalt fort, so lange als möglich, wie man eine Seifenblase so lange und so groß als möglich aufbläst, wiewohl mit der festen Gewissheit, dass sie zerplatzen wird. Das Leben der allermeisten Menschen ist ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode, unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken. Sie gleichen Uhrwerken, welche aufgezogen werden und gehen, ohne zu wissen, warum. Die Wilden fressen einander und die Zahmen betrügen einander und das nennt man den Lauf der Welt. Auf der Bühne spielt einer den Fürsten oder General, ein anderer den Diener oder Soldaten, aber die Unterschiede sind bloß im Äußeren vorhanden, im Inneren steckt bei allen dasselbe, ein armer Komödiant mit seiner Plage und Not. Im Leben ist es auch so. Die allermeisten Herrlichkeiten sind bloßer Schein, wie die Theaterdekorationen. Unsere Freudenäußerungen sind für gewöhnlich nur das Aushängeschild, die Andeutung, die Hieroglyphe der Freude. Sie haben bloß den Zweck, andere glauben zu machen. Hier sei die Freude eingekehrt, aber sie allein hat beim Feste abgesagt. Mitten in diesem Trauerspiel der Leere und des Leidens erblicken wir nur eine Gattung von Glücklichen, die Liebenden. Aber warum begegnen ihre Blicke sich so heimlich, furchtsam und verstohlen? Weil die Liebenden die Verräter sind, welche heimlich danach trachten, die ganze Not und Plackerei zu perpetuieren, die sonst ein baldiges Ende erreichen würde. Aus diesem Jammer gibt es nur zwei Auswege. Die reine Anschauung des Genius und die Willensverneinung des Heiligen. Wenn man die gewöhnliche Betrachtungsart fahren lässt, sich ganz der ruhigen Kontemplation hingibt und sich nach einer sinnvollen deutschen Redensart ganz in seinen Gegenstand verliert, sein Individuum, seinen Willen verliert und nur noch als klarer Spiegel des Objekts bestehen bleibt, dann ist, was auf diese Weise erkannt wird, nicht mehr das einzelne Ding als solches, sondern die Idee. Der gewöhnliche Mensch, diese Fabrikware der Natur, ist einer solchen völlig uninteressierten Betrachtung nicht fähig. Während dem gewöhnlichen Menschen sein Erkenntnisvermögen die Laterne ist, die seinen Weg beleuchtet, ist es dem Genialen die Sonne, welche die Welt offenbar macht. Der Grad, in welchem jeder im einzelnen Dinge nur dieses oder aber schon ein mehr oder minder Allgemeines bis zum Allgemeinsten der Gattung hinauf nicht etwa denkt, sondern geradezu erblickt, ist der Maßstab seiner Annäherung zum Genie. Was nun der Genius auf intellektuellem Wege erreicht, das leistet die Askese auf moralischem. Ein Mensch, der nach vielen bitteren Kämpfen gegen seine eigene Natur endlich ganz überwunden hat, ist nur noch als rein erkennendes Wesen, als ungetrübter Spiegel der Natur übrig. Er blickt nun ruhig und lächelnd zurück auf die Gaukelbilder der Welt, die einst auch sein Gemüt zu bewegen und zu peinigen vermochten, die aber jetzt so gleichgültig vor ihm stehen wie die Schachfigur nach beendigtem Spiel oder wie am Morgen die abgeworfenen Maskenkleider, deren Gestalten uns in der Faschingsnacht neckten und beunruhigten. Der klassische Romantiker. Die zahlreichen Widersprüche, die Schopenhauers Deduktionen aufweisen, sowohl in den Einzelheiten wie im Fundament, sind vielfach erörtert worden, am ausführlichsten und lichtvollsten von Kuno Fischer, der sie abgeteilt und ausgerichtet wie Soldaten vorbeidefilieren lässt, und von Rudolf Heim, der zu dem Resultat gelangt, dass kein Stein auf dem anderen bleibe. Auch Eduard Zeller erklärt in seiner vortrefflichen Geschichte der deutschen Philosophie seit Leibniz, dass Schopenhauer alle Widersprüche und Grillen seiner launenhaften Natur in sein System übertragen habe. Indes sind solche Korrekturen ja stets ein überflüssiges Geschäft, weil dererlei Unstimmigkeiten sich unvermeidlich und ausnahmslos in jedem reellen Gedankengebäude finden und bei Schopenhauer ein ganz besonders unangebrachtes, weil seine Philosophie nur scheinbar ein theoretisches System, in Wirklichkeit ein Kunstwerk ist, das man entweder als Ganzes annehmen oder als Ganzes ablehnen muss. Schopenhauer ist, wie Nietzsche sogleich erkannte, ein Erzieher. Seine Schriften gehören dem Inhalt nach in die Gattung der Imitatio Christi, der Konfessionen Augustins, der Selbstbetrachtungen Marc Aurels und Montaigns, der Form nach unter die Meisterwerke der Prosa-Malerei. Man kann ihn als Stilisten nur mit einem antiken Autor vergleichen. Kein neuerer vermag in diesem Maße Biegsamkeit mit Lapidarität, Temperament mit Würde, Ornamentik mit Natürlichkeit zu verbinden. Schopenhauer sagt einmal über den berufenen Schriftsteller, womit er natürlich wiederum sich selbst meint, er spreche wirklich zum Leser, er liefere Gemälde, während der Alltagsschreiber bloß mit Schablonen male. In der Tat ist seine Rede ein lebendiger, höchstpersönlicher Verkehr mit dem Leser. Alle seine Sätze sind in Bau und Rhythmus, in Wahl und Stellung jedes einzelnen Wortes, von seiner einmaligen Individualität imprägniert. Jede Metapher, jede Antithese, ja jedes Zitat ist innerlich erlebt. Seine Sprache, völlig unimpressionistisch, klassisch im doppelten Sinne des Wortes, steht wie die griechische jenseits von Popularität und Gelehrsamkeit. Seine Philosophie hingegen hat viel mehr Zusammenhänge mit dem Windbeutel Fichte und dem Unsinnschmierer Schelling als mit Kant und den Klassikern. Sie ist in ihrem Irrationalismus und Pessimismus, Ästhetizismus und Aristokratismus, Geniekult und unterirdischen Katholizismus die reifste und reichste Blüte der Romantik. So, alle Programme, die rumklingeln könnten, ausgemacht. Kaffee steht bereit. Lieber Herbert Gnauer, hier also jetzt eine Art Tonbrief von mir mit dem, woraus du dann vielleicht hoffentlich, sicherlich ein Interview für die Schopenhauer-Friedell-Folge zusammenschneiden kannst. Es wäre mir nicht ganz unwichtig, wenn darauf hingewiesen werden würde, dass Thomas Hassan derjenige war, der den Kontakt zwischen uns hergestellt hat und also des Dankes würdig ist. Zumindest von meiner Seite aus, weil ich mich sehr gefreut habe, an diesem Projekt teilnehmen zu dürfen. Kurz zu meiner Person vielleicht. Mein Name ist Alexander Müller, von denen es allerdings so viele gibt, dass ich schon seit vielen Jahren mit dem Namen Molosowski mich im Internet bewege und auch meine Publikationen unterzeichne. Ich habe seit etwa 2001 das Internettagebuch Molochronik bei Antville und einiges an Texten im Fantastik-Genre-Fandom, zum Beispiel bei Magira, dem Jahrbuch zur Fantasy, publiziert, aber auch bei kritischer Ausgabe von der Uni Bonn. Im Internet habe ich mich einige Zeit als Hobbyübersetzer verdungen von kritischen Essays und Auseinandersetzungen zur gehobenen Genre-Fantastik-Literatur. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich seit circa 2 Jahren für den Berliner Golconda Verlag als richtiger Übersetzer tätig bin, unter anderem für solche wunderbaren Sachen wie den Kurzgeschichten von Ted Chiang, Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, und den Prosa-Anthologien der wunderbaren Comic-Heldenfigur Hellboy, deren erster Band Medusas Rache heißt. Meine erste Begegnung mit Egon Friedell hat, auch wenn ich mich nicht mehr ganz genau daran erinnern kann, sicherlich in Form irgendeiner Ausgabe des Magazins für jede Art von Literatur Der Rabe aus dem Haffmanns Verlag stattgefunden. Als Teenager bin ich irgendwann mal im Buchladen über den Raben gestolpert und ich glaube, der allererste Rabe, den ich gekauft habe, war der Filmrabe und der liegt so um die Nummer 10, 12, 13 von insgesamt im Laufe der Zeit, die es den Raben gab, gab es ja 75 Stück, über den Daumen gepeilt. Und ich habe dann alle Raben im Laufe der Jahre zusammengesammelt. Die meisten habe ich relativ früh bekommen. Es hat mich aber trotzdem so ungefähr 15, 20 Jahre gekostet, bis ich alle beieinander hatte. Und Egon Friedell ist im Raben immer wieder ein gern gesehener Gast gewesen, von dem Texte gewählt wurden. Es gibt sogar für Friedell-Freunde hier einen Hinweis. Es gibt die fragmentarischen Vorarbeiten zur leider nie zustande gekommenen Kulturgeschichte Roms von Friedell im Rabe Nummer 16, der historische Rabe aus dem Jahre 1987, wenn ich mich nicht irre. Wer also da lesen will, was Friedell vielleicht vorgehabt hätte, zum Gegenstück der Kulturgeschichte der Neuzeit, zum Abschluss Drittel der Kulturgeschichte Roms und des Frühmittelalters, der kann da mal ein bisschen rumstöbern gehen. Ich kann mich erinnern, dass das relativ schönes Material ist auf circa 20 Seiten. Gekauft habe ich mir, glaube ich, gar nicht die Kulturgeschichte zuerst. Ich habe damals nicht so wahnsinnig viel Geld gehabt und mir erst einmal die Kulturgeschichte des Altertums Bände, also Ägypten und Griechenland, besorgt. Und witzigerweise habe ich die aber beide nur einmal gelesen, wohingegen ich in der Kulturgeschichte immer wieder hin und her blättere und jetzt die letzten Tage dabei bin, sie das zweite Mal fertig zu lesen als am Stückleser. Die Kulturgeschichte, von der selber habe ich viele verschiedene Ausgaben. Ich habe immer noch meine DTV-Taschenbuchausgabe, wie sie 1976 herausgebracht wurde. Ich selber habe die Auflage von 89, wenn ich das hier richtig lese. Und es ist natürlich furchtbar, weil es fehlen die kleinen Zwischenüberschriften. Dafür sind DTV-Bücher nicht breit genug. Ich habe allerdings die Angewohnheit, mir immer wieder mal dann einbändige Gesamtausgaben der Kulturgeschichte, wenn ich sie denn günstig im Antiquariat sehe, einzukaufen und sie Leuten zu schenken, von denen ich der Meinung bin, die können damit A, was anfangen und B, haben dadurch etwas, was ihr Leben bereichert. Wie ich insgesamt zu Friedel gekommen bin, es ist also so, ich habe in der Rabe ihn zwar durchaus zur Kenntnis genommen und ich glaube auch grob eingrenzen zu können, dass sein erster Text, den ich von ihm gelesen habe, irgendwas Ende der 80er Jahre im philosophischen Raben oder in einem dieser Raben gewesen sein muss. Und dass ich seine Kulturgeschichte des Altertums, wie viele, viele andere Bücher übers Altertum, ich war so lange, lange Zeit eher so ein Antike- und Frühmittelalter- und Kreuzzugsmensch als Teenager. Also wenn sich die Leute arg gegoscht haben und das vor allem mit Schwertern und auf Pferden und so, dann fand ich das super, dann war das für mich Geschichte, für die ich mich interessiert habe. Und insofern kann ich mich erinnern, dass ich als Anfangsleser, als Teenage-Leser von Griechenland und Ägypten nicht so wahnsinnig begeistert war. Manches ist mir eingeleuchtet, aber vieles blieb mir dunkel. Zudem Friedel gerade bei seinen Altertumsbänden ein bisschen an humanistischer Bildung voraussetzt und ich habe bloß mittlere Reife und war damals schon gut genug beschäftigt, damit mein Englisch so weit aufzupimpen, dass ich Rollenspielbücher und Fantastiksachen, die es auf Deutsch nicht gibt, lesen kann. Es hat sich aber dann über diese Fantastik-Leidenschaft von mir Folgendes ereignet. Ich bin von der oberbayerischen Provinz nach Wien gezogen und in Wien wurde ich dann erst einmal eines dort anscheinend in Fantastikkreisen zumindest nicht ungewöhnlichen Ritus zuteil, indem man nämlich gesagt hat, damit du überhaupt gescheit genug bist, dass du mit uns reden darfst, musst du jetzt unbedingt Kulturgeschichte der Neuzeit von Egon Friedel lesen. Ja? Wir haben ein Curriculum und am Ende einen Test und wenn du den bestehst, dann darfst du bleiben und auch mit uns sprechen und dann sagen wir dir auch, in welchen Kaffeehäusern wir uns treffen. Das ist natürlich nicht ganz so gewesen, aber es ist in der Tat so, dass einige der Sprecher bei der Friedel-Sendung hier auf Radio Orange aus diesen ominösen Fantastikkreisen Wiens und Österreich stammen. Kurz und bündig, diese Leute haben mir also schwer, schwer empfohlen, ich solle Friedel lesen und ich bekomme von denen auch ab und zu heute noch den Auftrag, wir haben einen neuen Menschen, den wir piesacken müssen damit, dass er jetzt gefälligst Friedel liest, weil er den nicht kennt. Wenn du in einem Antiquariat an eine schöne Ausgabe rankommst, für günstig Geld besorgt die doch zum Verschenken. Siehe oben, was ich sowieso mache mit Leuten, wo ich glaube und so weiter und so fort. Ach ja, und ich glaube, meine Großmutter, meine vom Balkan stammende, lange Zeit in Österreich, in Salzburg lebende und leider verstorbene Großmutter, war auch ein Friedel-Fan. Ich kann mich da grob erinnern, dass sie ganz erstaunt war, als ich da mit Friedel-Büchern durchs Haus gelaufen bin in der Zeit, als sie bei uns gelebt hat und also positiv überrascht war und also gemeint hat, ach ja, der Friedel und Theater und Reinhard und ich natürlich keine Ahnung gehabt. Ich habe gedacht, das ist so ein Sachbuchautor. Und die mir dann ein bisschen was erzählt hat über Friedels Hintergrund, weil ich damals nicht gleich wegen jeden Namen und wegen jeder Angelegenheit, die ich las, in die Stadtbücherei, damals noch vor Internetzeiten gelaufen bin, um nachzugucken, wer denn das für Leute sind, die ich da lese. Und ich kann mich ganz grob erinnern, dass, glaube ich, meine Großmutter noch, bevor ich nach Wien gezogen bin, hingewiesen hat, wer dieser Max Reinhardt ist, dem diese Kulturgeschichte der Neuzeit gewidmet ist. Ja. So, zu der Frage, warum ich den Abschnitt über Schopenhauer gewählt habe. Zum einen ganz einfach, er war noch frei. Zum zweiten ist Schopenhauer einer der Dichter, Denker, Philosophen, die bereits recht früh einen erheblichen Einfluss auf mich gehabt haben. Und ich habe ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu Friedels Abschnitt, dem, was er über Schopenhauer schreibt. Zum einen stimme ich natürlich vollkommen mit Egon Friedell überein, wenn er Schopenhauer als Beispiel heranzieht, dass also die offizielle, akkreditierte akademische Philosophie dem eigentlichen Zeitgeist und der Höhe des Denkens hinterherhinkt, wenn er also wie einige Male in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit das Hohelied auf den Dilettanten, auf den aus Leidenschaft handelnden Denker anstimmt. Und ich denke, dass die Abschnitte über Schopenhauer ein wunderbares Beispiel auch dafür sind, wie Friedell sich in seiner unvergleichlichen Art und Weise des Hineindenkens und des Hineinspielens in die von ihm behandelten Figuren der Geschichte nicht nur über diese Figuren spricht, sondern sozusagen im Rollenspiel Schopenhauer einnehmend über sich selbst und sein Werk spricht. Es findet ja in dem Abschnitt, den Friedell über Schopenhauer schreibt, die Feststellung statt, dass einer wie Schopenhauer, wenn er über seine Philosophie spricht, eigentlich über sich selbst spricht. Und ich habe den Verdacht, meine Lesart ist die, dass so einiges davon, was Schopenhauer laut Friedell sagt, auch auf Friedell selbst zutrifft, zu einem Gutteil. Bemerkenswert erscheint mir da vor allem die Stelle zu sein, in der Friedell die Oberlehrermethode, Züge zu sammeln, um dann zu einem Schlusszeugnis zu kommen, anprangert, aber im Großen und Ganzen in seiner Kulturgeschichte ja eigentlich über weite Strecken nichts anderes macht, nur dass Friedell sich mit ungleich größerer Mühe darum verdient macht, möglichst im Sinne der jeweiligen Figuren herauszuarbeiten, was denn wertvoll an denen gewesen ist. Also er stellt selbst Züge zusammen, er wählt ja selbst Stellen aus, aber nicht um die Leute zu verurteilen, sondern um zu zeigen, in welchem Kontext sie in der jeweiligen Zeit standen, was ihr Moment war, den sie der Zeit gegeben haben, sei es im Guten oder im Schlechten. Ebenfalls ganz in meiner Lesart von Schopenhauer steht Friedells Urteil, dass Schopenhauer weniger ein strenger Denker war. Da kann man sich zwar drüber streiten, aber ich stimme trotzdem der Einschätzung zu, dass man Schopenhauers Werk als Kunstwerk verstehen sollte. Nicht nur, weil Schopenhauer ja ein allseits anerkannter großer Stilist der deutschen Sprache war, sondern in der Art und Weise, wie man Schopenhauers Werk als Ganzes, wie eine große Skulptur, wie ein großes Denkpanorama zu nehmen hat. Und ich denke, das ist auch wieder so eine der typischen Stellen, wo Friedell über das Werk eines anderen spricht, aber auch durchaus sein eigenes Werk erläutert und einen Fingerzeig darauf gibt, wie man denn seine eigene Schreibarbeit der Kulturgeschichte der Neuzeit aufzufassen habe. So nach dem Motto, es könnte mal viel an Fehlern ausdeuten und an Schludrigkeiten und an Launenhaftigkeit vorwerfen, aber nehmt das ganze Werk und betrachtet es als ein großes Gemälde, das ich zur Kulturgeschichte verfasst habe, das ich gemalt habe eigentlich. Ein bisschen bekümmern tut mich freilich, dass Friedell sich bei seinen Ausführungen über Schopenhauer nur auf sehr wenige Aspekte seines Werkes beschränkt hat, also beschränken musste, und dass also nur in groben Zügen eben die Hauptaspekte der Welt als Wille und Vorstellung zur Sprache kommen. Es ist für mich ein wenig traurig, dass einer der wesentlichsten Beiträge, die Schopenhauer der deutschsprachigen und überhaupt der Philosophiegeschichte angedeihen hat lassen, nämlich seine Mitleidsethik und seine Herführung der Moral aus dem Mitleiden, aus dem sich hineinversetzen, aus dem Mitempfinden, bei Friedell nicht zur Sprache kommt. Es mag aber auch daran liegen, dass man das auch über andere Denker und über andere philosophische Quellen ableiten kann. Was Schopenhauer und Friedel für mich persönlich gemeinsam haben, das teilen sie auch mit einer ganzen Reihe anderer Autoren, die inzwischen zu dem von mir mit Liebe gehüteten Schatzkästlein meiner Bibliothek gehört. Und zwar haben beide, denke ich, einen sehr wertvollen, beruhigenden Einfluss auf mein persönliches Denken. Ich bin von Natur aus eigentlich ein eher unruhiger und unsteter Mensch, dessen Gedanken hin und her flitzen und der stets davon bedroht ist, von Leidenschaften übermannt zu werden und sich zu schnellen Urteilen hinreißen zu lassen. Und ich denke, dass Friedel und Schopenhauer beide sehr schöne Beispiele dafür sind, wie man eine fast schon lausbubenhafte Aufgeregtheit zügeln kann durch eine Strenge des Stils, durch eine Strenge des Ausdrucks, was insgesamt darin mündet, eine gewisse Gelassenheit gegenüber dem Leben und dem Unbillen der Zeiten zu entwickeln. Also trotz aller leidenschaftlichen Verbalinjurien, für die Schopenhauer ja bekannt ist, also Stichwort Afterphilosophie, und trotz all der Späße und Grillen, die Friedel in seinen Schreiben zeigt, ist für mich sehr, sehr attraktiv, wie beide Autoren dann aber mit einer großen Konzentration und Strenge die diesen Hupf-die-Bupf, die Charakter ihres Denkens zu zügeln wissen und münden lassen können in wohlfeil argumentierte und aneinandergereihte Erkenntnis- und Denkketten. Das ist für mich eine Bipolarität, die, wenn sie gut zusammengeführt ist, die richtig guten Denker und Schriftsteller ausmachen und weshalb ich immer mit großer Skepsis und Befremdung und dem Unvermögen, da wirklich was anzufangen, zu reinen, kühlen Kopfmenschen wie von mir aus Adorno oder anderen, die in der Tradition stehen, nicht wirklich was anfangen kann und nahe komme. Wie ich eingangs erwähnt habe, bin ich ja derzeit dabei, die Kulturgeschichte ein zweites Mal am Stück zu lesen und bin da jetzt fast auch ganz durch. Und da kann ich, das betrifft jetzt nicht den Abschnitt, den ich vorgelesen habe, hier über Schopenhauer, sondern bin momentan auf den letzten Seiten des letzten richtigen Kapitels vom Teufel geholt. Und da sind mir doch ein paar Sachen wieder ins Auge gesprungen, die mir an der Kulturgeschichte der Neuzeit von Friedel, wenn nicht gleich rundheraus als kritikwürdig, so doch zumindest als bemerkenswert erscheinen und wo ich mir gedacht habe, naja, okay, da sieht man schon, dass der gute Friedel nicht wirklich ein Historiker war, sondern eben ein sehr seltsames Außenseiter-Zwitterwesen zwischen Philosoph, Schriftsteller, Kulturhistoriker und eben Theatermensch, Kabarettist, weil es fällt mir da zum Beispiel auf, die komplette Abwesenheit des bis zum Erscheinen der Kulturgeschichte ja doch schon sehr prominenten Filmwelt, wohingegen dann dieses Schlussstück der Kulturgeschichte abschließt mit einem ausführlichen Behandeln des bürgerlichen Theaters. Da wird in einer Ausführlichkeit dargelegt, welche Ibsen-Stücke wann wo uraufgeführt wurden und was da passiert ist. Das ist also für eine Kulturgeschichte, sagen wir doch mal, ein wenig ungewöhnlich, wenn man weiß, dass da ein leidenschaftlicher Theatermensch eine Kulturgeschichte schreibt. Noch dazu, wenn er sie dann Max Reinhardt widmet, ist das natürlich nachvollziehbar. Es erscheint mir aber doch sehr, sagen wir doch mal, also exzentrisch und obskur zu sein. Abschließend sei dargelegt, was für mich Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit so spannend macht. Die Bezeichnung Sachbuchgeschichte, ja, ist eigentlich schwer daneben. Ich halte, obwohl es sich eigentlich natürlich um einen Sachtext handelt, die Kulturgeschichte der Neuzeit eher für einen kuriosen Roman. Und man ist natürlich absolut fehlberaten, wenn man Friedels Kulturgeschichte als Sachbuchtext heranzieht und sich nun nur auf diesen Text verlassen will, um etwas über die Geschichte zu erfahren. Aber die Methodik ergibt eine faire Chance in seinem Vorwort, wenn er seine Auffassung von Kulturgeschichte und Geschichtsschreibung darlegt. Also ich sage nur die Stichworte möglichste Unvollständigkeit und Übertreibung und gibt dem Leser damit das Werkzeug in die Hand, sich entsprechend gewappnet auf dieses umfangreiche Werk einzulassen. Für mich als Fantastikliebhaber ist Friedell möglicherweise ein bisher unterschätzter Vorläufer von modernen konstruktivistischen Theorien. Und mir hat es schon sehr früh eingeleuchtet, die Art und Weise, wie Friedell Geschichte darstellt und wie er stilistisch, sprachlich und metaphorisch arbeitet, nicht anders auffassen zu können, denn als gelungenes Beispiel für Sachfantastik. Und ich ergänze immer gerne meine Lesart des Begriffs Fantastik, der eben nicht einfach nur irrationales, der Faktizität sprechendes und ausgedachtes, wundersames bezeichnet, sondern ganz ursprünglich heißt Fantastik nichts anderes als sehen, machen, erscheinen lassen. Also was Friedell eben so schön vorführt, wenn jemand mittels eines Mediums, der Sprache zum Beispiel, in der Lage ist, vor dem geistigen Auge seines Publikums Dinge erscheinen zu lassen, dann ist das Fantastik. Friedell selbst gebraucht natürlich andere Begrifflichkeiten und ich erlaube mir dann abschließend eine Brücke zu schlagen. Mir erscheint hier eine große Nähe zwischen Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung Philosophie und der Übertreibung und Unvollständigkeit Herangehensweise von Friedells Kulturgeschichte zu bestehen, wenn Friedell ebenfalls in seiner Einleitung zu seinem Werk ganz ausdrücklich darauf hinweist, dass die Geschichte der verschiedenen Arten zu sehen die Geschichte der Welt bezeichnet, die dann in einem der großartigsten Sätze, die er in seinem Werk geschrieben hat, mündet, nämlich: Die Wirklichkeit ist immer und überall gleich, nämlich unbekannt. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedells Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Alexander Müller, aka Molosowski. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 14. Februar 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedell nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.